welches Verbrechen fordert oder zwingt man den Dritten in der Hierarchie zu begehen? Das muss der Betroffene selbst herausfinden. Drehen Sie nicht an dem Türgriff, das ist nur ein Trap. Er drückte einen Knopf und die Tür öffnete sich elektronisch. Nicht mal die Tür zu öffnen war mir erlaubt. Ich wurde herumgeschubst wie ein Blödian. Eine Marionette. Ich ging ohne der Sekretärin in die Augen zu sehen. Todmüde fuhr er vom Ministerium nach Hause in die Colonia Polanco. Er hupte dreimal, um Ruth seine Ankunft zu melden. Das war eine alte liebe Gewohnheit. Er parkte den Wagen vor dem 12-stöckigen Apartmenthaus. Ruth! Er rief mehrmals den Namen seiner Frau, als er Ruth! Die Eigentumswohnung betrat. Bevor er die Tür zum Schlafzimmer Ruth! Öffnete, sah er die lebensgroße Kopie des Selbstbildnisses von Velázquez an, die im Vestibül hing. Ruth lag im Bett und sah fern und schminkte sich mit einem Kleenex-Tuch ab. Hallo, Ruth! Es ist 8 Uhr. Wir sollen um 9 da sein. Du wirst nicht fertig werden. Er sah sein Gesicht im Spiegel und ihm fiel die Ähnlichkeit mit Velázquez auf.